Und der Druck wurde in der Tat erbarmungslos. Woods hatte deutlich gemacht, dass nun das gesamte Department sowie die New Yorker Justiz diesen Krieg unterstützten. Aus Petrosinos Angewohnheit, mit der Black Hand ohne große Rücksicht umzugehen, hatte er eine umfassende Kampagne gegen den Bund gemacht. Das funktionierte. Ergebnis dieser andauernden Demütigungen, schrieb White, war, dass hunderte Black Hand Gangster innerhalb von Woods erstem Jahr als Commissioner aus New York verschwanden. All das widersprach natürlich grundlegend der Verfassung. Doch Woods war entschlossen, dem Bund in New York ein für allemal das Rückgrat zu brechen. Und das gelang ihm auch. Warum, so muss man im Namen des toten Petrosino und der tausenden Italiener fragen, die aus New York geflohen oder deren Träume zerstört worden waren, warum hatte man das nicht Jahre vorher schon getan? Eine einfache Antwort darauf gibt es nicht. Es lag an Vorurteilen und an Geld. Es lag an Tammany Hall, an McAdoos Konservatismus und Binghams blindwütiger Aggressivität. Es lag daran, wie undurchsichtig die Kultur der Italiener für Außenstehende war. Und es lag an Angst und Abscheu davor, was die Amerikaner nicht verstanden. Es lag am O, am Ende von Petrosino. Wäre er ein Amerikaner ohne Bindestrich gewesen, ein reinrassiger Yankee wie Arthur Woods, ein Wasp aus gutem Hause, hätte er den Bund wahrscheinlich auf ganz ähnliche Weise wie Commissioner Woods zerschlagen dürfen, allerdings ein Dutzend Jahre früher. Eine Reihe weiterer Faktoren trugen zum Niedergang des Bundes bei. Die Prohibition, die viele italienische Kriminelle in die profitable Welt des Alkoholschmuggels lockte, die schrittweise Auflösung der Italienerkolonien, als die Nachfolgegeneration der Einwanderer in die Vorstädte zog, die fortschreitende Ausbildung und Amerikanisierung eben dieser Generation, die sie vom Aberglauben der alten Welt abbrachte, und schließlich auch mehrere prominente, vor Bundesgerichten erwirkte Urteile. Doch es waren Woods und seine Männer, die den Weg ebneten. Sie brachen den Bann, indem sie 200 Gangster der Black Hand und anderer Banden hinter Schloss und Riegel brachten und hunderte mehr in die Provinz New Jerseys vertrieben. Dieses perfekte Beispiel gelungener Polizeiarbeit beendete die Terrorwelle in New York, indem sie genau dem Muster folgte, das Petrosino bereits Jahre zuvor gezeichnet hatte. Die Durchführung war hervorragend, doch das Ungewöhnlichste an Woods Vorstoß war sein Engagement. Woods behandelte das Problem nicht mehr als italienisches. Er bekämpfte es als Bedrohung des American Way of Life.